Kennst du das auch? Bohrende Langeweile. Dein Magen schreit lauthals. Hunger. Gib mir richtig fett geile Dinge zum Mampen. Aber sofort, sonst knallt's. Doch du hast absolut keinen Bock, dich mir nichts, dir nichts, schnurstracks und fast so aufs Geradewohl in Küche zu begeben und dich dort brav und devot ans Kochen zu machen. Nein, das nämlich fällt dir genau gar nicht ein. Und etwas anderes Gescheites ebenso wenig. Wenigstens nichts, was du nicht im Laufe der letzten Wochen mindestens 2 Dutzend Mal deinen gierigen Schlund hinuntergestopft hättest. Diesen Missstand allerdings lässt sich mit ein bisschen Fantasie wirklich recht locker leicht Abhilfe schaffen. Pass auf! Zock dir einen W20 und einen W10 von deinem lokalen Fantasy-Brettspielladen. Einen W6 wirst du ja sicherlich noch irgendwo daheim rumliegen haben, oder? Dann verfass eine Liste mit deinen 20 Lieblingsgemüse bzw. besten Wissens- und Gewissen erhitzbaren Lieblingsobstsorten. Tierisches vernachlässigen wir, der politischen Korrektheit wegen, natürlich tunlichst. Schreibe 10 Zubereitungsmethoden auf einen Zettel. Dazu würfelst du bei Bedarf. Also, falls die spezielle Herangehensweise es erfordert, eins deiner liebsten komplementären Fette bzw. Öle aus. 6 Optionen sollten reichen, um die Sache gar nicht zu überkompliziert zu gestalten. Von Frittieren, Braten über Grillen und Garen bis hin zu raffinierterem Pochieren und Dünsten, einschließlich entsprechender Nummerierung. Daraufhin überlegst du gezielt, was für sogenannte Beilagen dazu passen könnten, welche Gewürze, wie erstere angerichtet und präpariert werden dürfen. Ist dir der Kniff nun klar? Los geht's! Kochen nach Zahlen, respektive das entsprechende Zeug besorgen und sag dir das somit gerade entstandene Rezept nicht zu, würfel halt erneut. Spannende Kombinationen und kulinarische Überraschungen beinahe garantiert.